1958. Neben der Auseinandersetzung um die Atomrüstung beschäftigt die Bundesbürger im Jahr 58 innenpolitisch vor allem das sogenannte Chruschtschow-Ultimatum der Sowjetunion mit Bezug auf West-Berlin. Die UdSSR kündigt die Vier-Mächte-Verträge über die Stadt, verlangt, dass der Westteil Berlins in eine entmilitarisierte Freistadt umgewandelt werden soll und droht an, bei einem Scheitern der Verhandlungen über den Status Berlins der DDR die Kontrolle über die Zufahrtswege zu der Stadt zu überlassen. Wirtschaftlich erlebt die Bundesrepublik in abgeschwächter Form die Rezession, die in den Vereinigten Staaten von Amerika zur höchsten Arbeitslosenzahl seit 17 Jahren geführt hat. Das Jahr steht ganz im Zeichen der Raumfahrttechnologie. Zu Beginn des Jahres gelingt es den USA, einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schießen. Weitere Erfolge sind unter anderem der Start des ersten Nachrichtensatelliten SCORE durch die US-Amerikaner und weitere Untersuchungen der Sowjets über die Auswirkungen der Raumfahrtbedingungen auf Lebewesen. Trotz mehrmaliger Versuche gelingt es den Vereinigten Staaten allerdings nicht, eine Rakete zum Mond zu schicken. Wenig Neues bringt das Jahr auf kulturellem Gebiet. Trauriger Höhepunkt ist die Ablehnung des Literaturnobelpreises durch den sowjetischen Schriftsteller Boris Pasternak, der in seiner Heimat politisch unter Druck gesetzt wird. Die Jugendlichen in der Bundesrepublik entwickeln immer deutlicher ihre eigene, vom Rock'n'Roll geprägte Kultur. Our friends all ask me. The last time I saw you. Ihre Ereignisse sind die Ankunft des US-Soldaten Elvis Presley in Bremerhaven und die Auftritte Bill Haleys in mehreren Städten der Bundesrepublik, bei denen es teilweise zu schweren Krawallen kommt. Deutschland freut sich im Übrigen, mit Gustav Bubi Scholz wieder einen Boxer der Extraklasse zu haben. Scholz holt sich den Europameistertitel der Profiboxer im Mittelgewicht. Was sonst noch geschieht. Der Bundestag beschließt die Aufrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen. In Hamburg läuft die Gorch Fock vom Stapel, das erste Segelschulschiff der Bundesmarine. Und im Fernsehen läuft die Krimiserie Stahlnetz von Jürgen Roland an. Mehr als eine Randnotiz. Der Sender Freies Berlin strahlt die erste Hörfunksendung in Stereo aus. Dumm nur, dass es noch keine Rundfunkgeräte für den Stereoempfang gibt. So kann man den Effekt nur mit zwei Radioempfängern hören. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.